So, ja, wie immer an der Stelle. Schönen guten Abend. Hier ist der Witzmann und die Netzgespräche 007. Auf der anderen Seite habe ich mal wieder den Tom. Schönen guten Abend, Tom. Hi, hallo. Moin, moin. Genau, bei dir nehme ich noch ein kleines bisschen Bass raus und dann warten wir, bis das Intro langsam so ein bisschen rausgeht. Und ja, das passiert jetzt gerade. Dann ziehe ich noch ein bisschen Musik rein und dann fangen wir mal an. Aber wie immer geht das alles nicht so schnell. Deswegen schweige ich jetzt und klicke kurz. Da haben wir was im Hintergrund. Ja, schönen guten Abend, Tom. Ja, hallo. Ja, fangen wir doch einfach mal damit an, dass wir einen iTunes-Kommentar bekommen haben, wo einer das Konzept der Sendung treffend beschrieben hat mit, was für ein Quatsch, das interessiert ja eh keinen, aber die Technik wurde bemängelt. Und, da haben wir heute dran gesessen, wenn ich jetzt gerade auf die Uhr gucke, eine halbe Stunde später gestartet als geplant, weil wir noch ein bisschen rumgedengelt haben. Du hast ein neues Mikro oder beziehungsweise ein besseres Mikro angeschlossen, ne? Ich habe endlich mal ein richtiges angeschlossen, ja. Genau, und, das ist hier Qualitätsunterschied wie Tag und Nacht. Ich hoffe, das kommt in der Aufnahme auch so rüber, aber schauen wir einfach mal. Ja. Genau. Ich hatte ja hier irgendwie das Problem, dass sobald ich an den Tisch gekommen bin, alles hier rumgescheppert hat und das Kabel auch irgendwie böse am Mikro rumgedengelt hat. Und da wir das eben gerade noch analysiert haben, habe ich noch zwei Schrauben in die Wand gedreht und irgendwie eine Halterung in die Wand geflanscht, wo das Mikro jetzt dran hängt. Und jetzt hat das alles keinen Kontakt mehr zum Tisch und da ist das Laptop-Rauschen ein bisschen leiser und ja. Ich kann auf den Tisch klopfen, ohne dass es irgendwie bei euch in den Kopfhörern rasselt. Das ist super. Ja, das ist super. Wenn wir schon inhaltlich nichts zu bieten haben, dann zumindest technisch 1A. Ja? Genau. Ja, 1A. Ich denke, Verbesserungspotenzial ist ja immer an der einen oder anderen Stelle noch da. Aber ist ja ein stetiger Prozess, ne? Ja, das stimmt. Genau. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem konzeptlosen Dings an. Ich vermute, du hast einen Tee oder ein Wasser am Start und nicht wieder irgendwie was Spezielles. Ich habe einen Tee, der ist aber schon fast fertig, weil wir ja eigentlich eine halbe Stunde früher anfangen wollten als geplant. Deshalb. Aber ich habe meine zauberhafte Freundin gerade gebeten, einen neuen zu machen. Insofern bin ich wahrscheinlich gleich bedient. Ja, ich habe mir hier auch wieder so ein Energy-Drink-Ding aus dem Aldi diesmal, Flying Power, geholt. Und den mache ich jetzt mal auf, der ist aber in der Flasche und nicht in der Dose. Boah, wie kannst du so ein Zeug nennen? Flying Power, ist das wie Red Bull oder was ist das? Ja, auch wieder sowas. Boah, ich kann das Zeug nicht trinken, das schmeckt wie Gummibärchen. Und es schmeckt so künstlich. Also eigentlich verstehe ich überhaupt nicht, wie man sowas trinken kann. Ich habe immer das Gefühl, ich trinke irgendwas total Ungesundes. Ja, wir können ja mal gucken, ob da irgendwie was in Zutaten steht. Wobei, wenn ich hier kurz, ich muss mal gucken, ich habe das doch, glaube ich, hier rausgestellt, weil ich habe hier noch ein abgefahrenes Mitbringsel. Mitbringsel? Ein Podcast mit Bringsel, weil ich trinke ja immer so Energy-Kram und kenne mich ja da relativ gut aus auf dem Markt und jetzt habe ich hier was, das ist auch ein Getränk und das ist aus Japan, ein japanisches Getränk. Ein japanischer Energy-Drink aus so einem Asialaden hier. Den habe ich mir einfach mal mitgenommen, weil der total abgefahren aussieht und dementsprechend gefährlich klingt. Der heißt irgendwie Lipovitan D. Und zwar ist es produziert under License of Taisho Pharmaceutical Co. Limited. Das ist bestimmt voll gesund, Christian. Ja, ich habe ja noch nicht gesagt, dass ich das jetzt aufmache. Trink doch mal einen Schluck. Ich meine, vielleicht wird es ja noch richtig lustig. Ja, und zwar, wenn ich hinten drauf gucke, steht da drauf Grundstoff für ein Erfrischungsgetränk, Verdünnung. Hast du schon mal so ein, du kennst doch bestimmt aus dem Büro so Cola-Automaten, die es da so gibt, wo du dir so, oder aus der Kantine, wo du dir so Gläser abzapfen kannst, ne? Ja. Die funktionieren ja irgendwie mit so einem Sirup, wo so, da sind so Sirup-Kartuschen drin, ne? Kennst du das? Ja, die kenne ich, sowas hatte ich mal zu Hause. Also ich habe jetzt andere Cola-Automaten gemeint, aber du meinst so eine Art Cola zum selber machen für zu Hause. Ja, es gibt ja diese Wassermax-Dinger für zu Hause. Ja, genau. Und so in der Gastronomie gibt es so Getränkeautomaten, wo du halt, wie, wenn du jetzt Bier zapfst, zapfst du ja vom Fass, ne? Und so gibt es, ja, du kennst doch diese Getränkeautomaten von, weiß nicht, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Ja, genau. Nesti und ein Wasser. Und dann drückst du dein Glas so gegen den Bügel und dann kommt dir das Zeug dann direkt rein. Ja, genau. Ja, genau. Und da ist ja nicht der Tank für 300 Liter Cola und 300 Liter Fanta Ja, dran. ist so. Und die sind auch nicht irgendwie geschaltet an Dingens, sondern die haben halt einen Anschluss für Leitungswasser und haben so ein Kohlensäure-Dingens wie so ein Wassermax drin. Und dann gibt es Kartuschen, wo halt Cola, Fanta, Sprite und was du auch immer noch da reinfüllst, als Sirup da drin ist. Ja, Oder genau. so wie diese Sirup-Dinger aus dem Supermarkt, wo du so einen Schuss reinmachst, schüttelst das durch und hast dann halt so lange ein Getränk. Und die gibt es halt original von Cola, Fanta und sonst was. Ja. Das hier scheint hier so ein ja, Grundstoff für ein Energy-Drink zu sein. Das machen die bei McDonald's und bei Burger King auch. Deshalb sieht das auch immer so aus, als ob da Cola rauskommt und dann immer so Wasser dazwischen. Ja, das sieht ja nie immer braun aus, wenn es rausläuft, sondern immer so braun-weiß, braun-weiß. Ja, genau, die Dinger sind das. Und ich weiß nicht, das habe ich irgendwie als Kind mal gesehen. Hatte ein Bekannter von meinen Eltern hatte in einem Architektenbüro oder sowas so ein Dingens rumstellen. Und es war halt offen. Und da war ich voll begeistert als Kind, wie das so ist mit so Sirupzeug. Halt der Originalsirup. Ich habe mich immer gefragt, wie man da rankommt. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe auch noch nie gesehen, außer die nachgemachten. Ach so, ja, ja, so diese Wassermax-Dinger da, ne? Ja, richtig. Das fand ich voll ekelhaft. Ich hatte mal einen gehabt, irgendwie, als es so in war, als jeder so einen Wassermax hatte. Aber irgendwie, das Ding versifft ja dann irgendwie. Du musst es ständig pflegen, damit du dich selber nicht irgendwie anekelst, wenn du irgendwann aus diesem Ding trinkst. Dann irgendwie war mir das dann irgendwann ein bisschen zuwider, um ehrlich zu sein. Ist ein bisschen so wie so ein Sandwichmaker, ne? Bitte? Ist ein bisschen wie so ein Sandwichmaker. Ja, so ähnlich, genau. Ja, die versiffen ja auch irgendwie. Sobald da mal der erste Kratzer drin ist, wächst es ja da an. Ja. Ich überlege jetzt, ob ich das Ding aufmache oder ob ich es nicht aufmache. Irgendwas blubbt hier. Schreibst du mir Nachrichten? Ansonsten muss ich mal ins. Nein, nein, nein, ich schreibe dir keine Boah, dann Nachrichten. werde ich hier belästigt im Skype. Und dann habe ich das in der Aufnahme drin. Ja, doch, sorry, das war ich, weil. Ich wollte nur sagen, dass die Musik ein Ticken zu laut ist. Achso, ja, warte mal, dann kommt das bei. Ja, dann nehme ich es einfach so noch ein Stück runter. Aber bei dir kommt es, glaube ich, nochmal anders an, weil du an einen anderen Kanal dranhängst. Gucken wir einfach mal. Auf der Aufnahme hört sich das ganz gut an. Okay, ja, dann ist gut. Musst nur du mitleben. Aber ich kann auch ein Stück näher ans Mikro gehen und das einfach ein bisschen runterregeln, das passt schon. Ja. Ich mach das jetzt mal auf und riech dran. Hast du jetzt aufgemacht, Schleimbull? Nee, hier dieses Dingens, aber das mache ich gleich wieder zu, weil das riecht wie eine Mischung zwischen Red Bull und Hustensaft. Ich glaube, das schütte ich einfach aus und fotografiere die Flasche und behalte die. Jetzt trink doch mal. Nee, später vielleicht noch. Ich trinke jetzt erstmal normal. Ja. Du Ja. warst im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Gibt es da irgendwie was Berichtenswertes? Nö, weiß ich nicht. Nicht wirklich. Also, das war jetzt nicht mein Haupturlaub. Ich versuche einmal im Jahr eine Woche wandern zu gehen, wo ich einfach Sack und Pack packe in einen großen Rucksack und losfahre mit dem Zug irgendwo anfangen und dann eine Woche lang 20 Kilometer am Tag wandere. Alleine? Ja, alleine, genau. Das ist ja auch mal stark. Einfach um abzuschalten, um von dem ganzen IT-Krempel, den ich tagsüber mache, mal wegzukommen und einfach mal nichts zu hören, nichts zu sehen, außer draußen zu sein und abends irgendwo unterzukommen. Und das habe ich dieses Jahr wieder gemacht und ja, ganz nett. Das Wetter war ein bisschen bescheiden, aber es war. Aber in Deutschland, ne? In Deutschland, genau. Ja, Also ich habe da irgendwie keine Lust für eine Woche irgendwo ins Ausland zu fahren. Da ist ja An- und Abreise dann irgendwie nicht gleich wieder ewig Zeit weg. Weil es ja meistens nur eine Woche ist, nach einer Woche laufen, habe ich dann irgendwie auch meistens keine Lust mehr. Ja, ich habe das mal im Erzgebirge gemacht, das war super schön. Da bin ich den Malerweg abgelaufen, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel auf Bilder von Caspar David Friedrich steht, die alle so ein bisschen romantisch, melancholisch angehaucht sind. Der hat einige seiner berühmten Bilder gemalt in Sachsen, im Elbsandsteingebirge, wird ja auch die Sächsische Schweiz genannt. Das ist so, ja, neben Dresden fängt das Ganze an. Lässt sich super abwandern, wenn man eine Woche Zeit hat, läuft man einfach rechts die Elbe lang, diesen Weg entlang, ist super ausgeschildert. Danach setzt man mit einer kleinen Fähre über die Elbe, kurz vor der tschechischen Grenze, und dann läuft man auf der anderen Elbseite einfach wieder den Weg zurück. Ist super schön, die Natur ist fantastisch, wenn man Glück hat, sieht man sogar Eisvögel. Und dieses Jahr habe ich das gemacht in der Eifel. Und habe mir mal ein bisschen die Eifel angeschaut, war jetzt nicht so aufregend wie das Elbsandsteingebirge, aber ist auch ein ganz netter Weg gewesen. Ja, Eifel war ich auch vor 2 Jahren, nee, das ist noch nicht so lange her, das war letztes Jahr irgendwann mal, aber auch nur so ein verlängertes Wochenende. Das ist halt auch so, da hast du halt ein bisschen deine Ruhe, ne? Kannst du halt stapfen, ohne dass du irgendwie, ja, gleich immer wieder auf die nächstgrößere Stadt stößt oder sowas, dann hast halt so, bist halt so ein bisschen abgeschieden, ne? Ja, kommt immer darauf an, wo in der Eifel du bist. Also, was ich abgelaufen bin, ist dieser, wie heißt es, der Eifelsteig. Das ist so ein Wanderweg, ein ausgeschilderter, den sie gerade versuchen, als keine Ahnung, wie sie das nennen, Premium-Wanderweg zu etablieren. Das ist ein Weg, der ist ganz nett in Teilen, aber der führt halt oft an irgendwelchen kleinen Örtchen vorbei. An so Orten, wo halt wirklich nichts ist, außer vielleicht eine Gaststätte. Und du könntest den Weg irgendwie direkt abkürzen. Aber was sie halt tun, ist, sie führen dich unnötigerweise irgendwie so einmal einen Kilometer quasi wie aus der Natur raus Durch in den ein anderes, Ortskern einmal dass du durch, auch ne? durch den Ort, wo es wirklich nichts gibt, außer diese Gaststätte, dass du auch bloß an dieser Gaststätte vorbeikommst, falls du zufällig Hunger haben solltest. Und dann führen sie dich wieder zurück auf den ursprünglichen Weg. Und das ist schon nervig, ja. Also du kommst ständig irgendwo, wenn du dann nicht gerade eine Karte dabei hast, dich da auskennst, dann läufst du halt immer diesen Schildern lang. Und dann kommst du durch diese Örtchen, das ist manchmal ein bisschen nervig. Ne? Und das ist jetzt zum Beispiel im Elbsandsteingebirge ganz anders gewesen. Also da bist du wirklich in der Natur und dann ist gut. Ja? Wenn du da keine Lust mehr drauf hast, dann biegst du irgendwo ab, gehst in eine Ortschaft. Aber wenn du den ganzen Tag auf Naturlust hast, dann bist du den ganzen Tag in der Natur. Und das war halt viel schöner als in der Eifel. Ne? Also da müssen sie noch ein bisschen feilen an dem Weg. Und wie dann über Nacht? Mit Zelt oder irgendwie so Hotelpensionen oder Gast, na hier, Privatzimmer, Vermietung oder. Genau, also ganz gemischt, je nachdem, wo ich dann abends angekommen bin, habe ich das halt so gemacht, dass ich mir dort was gesucht habe. Es waren mal irgendwelche Privatwohnungen, es waren auch mal irgendwelche Pensionen, die dann in irgendwelchen Gaststätten mit drin sind. Also ganz gemischt, kostet meistens zwischen 30 und 40 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Und dann ist der Käse gegessen, ja, und dann kannst du übernachten. Als ich meine erste Tour gemacht hatte dieser Art, habe ich da noch ein Zelt dabei gehabt, ein Zelt und Schlafsack. Halb tot geschleppt. Aber ich habe es nie gebraucht, weil du kommst einfach immer irgendwo unter und zur Not fragst du bei irgendeinem Bauern, ob du in der Scheune übernachten musst, wenn es sein muss. Ja? Insofern überhaupt kein Thema. Ja, wir haben das, ich habe das früher zumindest mit so größerem Familienkreis irgendwie als Kind zu Fahrrad, mit Fahrrad gemacht. Ach, das verwirrt mich hier. Warte mal, ja, ich guck mal, Mit ob dem ich das. Fahrrad bin ich nämlich auch gefahren, deshalb bin ich eigentlich auf den Eifelsteig gekommen. Ich bin nämlich neulich mit einem Freund mit dem Fahrrad von Trier nach Koblenz gefahren. Das ist immer die Mosel lang. Da fährst du so 200 Kilometer. Kann man sich, weiß ich nicht, wenn man halbwegs sportlich ist, kriegt man das in 2 bis 3 Tagen hin. Na, ich sag mal eher 3 Tage. Ich habe 2,5 gebraucht. Und Oh, jetzt. dass dieser Weg da eigentlich ganz schön ist. Von Köln, ich komme ja aus Köln. Ich höre gerade nichts von dir. Das Skype spackt gerade rum. Ich rufe einfach noch mal kurz neu an. Das geht ja hier instant on the fly. Oder Oh. gucken wir mal, ob es jetzt wieder hat. Test, Test, Test, 1, 2, 3. Ja, perfekt. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte so Touren früher mal irgendwie mit meinen Eltern zu Fahrrad gemacht, irgendwie an der Donau lang oder ich weiß gar nicht, was es noch war, aber dann halt auch irgendwie über einen längeren Zeitraum von einer Woche oder 10 Tagen halt auch ungeplant und geguckt, wo man dann abends unterkommt und das ging eigentlich auch immer. Ja, wäre jetzt nicht mehr so mein Idealurlaub. Ich brauche schon immer irgendwie einen festen Platz, wo ich abends oder morgens, ja. Also es muss jetzt nicht so die Hotelburg sein, wir machen das eher immer so ein bisschen so Bungalow-mäßig. Aber ja, das hat auch geklappt. Das war halt mit dem Fahrrad, ne? Mit Fahrrad könnte ich es mir noch vorstellen, aber Wandern ist halt irgendwie nicht so mein Ding. Ja. Na gut, jedem das sein. Ja, klar. Also ich bewundere das auch, weil ich könnte das nicht. Ich würde das vielleicht einen Tag irgendwie machen. Gut, ich muss sagen, ich habe noch irgendwie so eine kleine Einschränkung mit Füßen und Knien, sodass ich, wenn ich längere Zeit laufe, irgendwie so nicht richtig Schmerzen, aber halt es wird unangenehm. Wegen so Fußfehlstellungen, aber ja, egal. Deswegen ist Wandern halt nicht so für mich. Ja, aber das halt durchzuhalten, weil ich meine, wenn du das halt alleine machst und da bist du halt auch schon ordentlich mit dir beschäftigt, ne? Ja, klar. Also je nachdem, wie der Weg halt aussieht. Ich meine, manchmal bist du schon damit beschäftigt, irgendwie, keine Ahnung, den Treckern auszuweichen, je nachdem, wie der Weg halt ist. Also gerade in der Eifel, ich hab's ja gerade schon gesagt, die Orte, also du kommst verdammt oft durch Orte, so wirklich allein bist du nie. Du kommst viel über Felder, hast jetzt zu der Zeit natürlich viele Trecker, die da rumfahren, also immer ist irgendwas, also so wirklich mit dir selber beschäftigen war irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Aber ja, kann man mal machen, wenn man in der Nähe ist, kann man sich mal anschauen. Es gibt viele schöne Ecken in der Eifel. Und ich habe einen Fuchs gesehen, ich habe schon Ewigkeit keinen Fuchs mehr in freier Wildbahn gesehen. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal einen Fuchs gesehen habe. Den Fuchs habe ich nicht gesehen. Ich hatte als Jugendlicher mal, als wir auf dem Hochsitz gesessen haben, mal eine Fuchsfamilie gesehen. Das ist auch ein ziemlich seltener Anblick. Eichhörnchen habe ich irgendwie erst wahrgenommen, als ich so 25 war. Ich hatte vorher, obwohl ich jetzt hier so relativ naturnah wohne, irgendwie nie was mit Eichhörnchen zu tun gehabt. Mein erstes Eichhörnchen habe ich gesehen, als ich in Wiesbaden mitten in der Innenstadt gewohnt habe. Da sind die Viecher über die Dächer nachts gehüpft. Ja. Und, tja, keine Ahnung. Seitdem sehe ich ab und zu mal Eichhörnchen. Mittlerweile ist ja, unter den Eichhörnchen herrscht ja Krieg. Das muss jetzt mal gesagt werden an der Stelle. Weil es gab ja mal ganz viele rote Eichhörnchen, diese typisch rot-orangen Eichhörnchen, die man so kennt, ja, aus Bildern, von Bildern, die man noch damals oft gesehen hat. Und mittlerweile, wenn du darauf achtest, findest du ziemlich viele dunkelbraune Eichhörnchen. Ich weiß jetzt nicht genau, woher die kommen. Die sind irgendwie importiert aus anderen Ländern oder so. Und die sind aber viel robuster, viel zäher als die ursprünglich rot-orangenen, die wir in Deutschland haben. Und die verdrängen die rot-orangenen. So ein bisschen wie die Wespen und die Killerwespen. Nee, Bienen sind das, ne? Killerbienen. Afrikanisierte Killerbienen in Amiland. Ja, irgendwie so. Ja. Echt, das gibt's auch bei Eichhörnchen? Ja, es gibt diese dunkelbraunen und die anderen. Und die dunkelbraunen sind, das sind die Assi-Hörnchen. Ja, danke für den Sendungstitel, Tom. Was? Danke für den Sendungstitel. Die Assi-Hörnchen. Die Assi-Hörnchen greifen an. Ja, machen die so Gangfights auch noch? Ich weiß es nicht. Meinst du, das könnte man professionell aufziehen, so wie Hahnenkämpfe in Mexiko, bietet man hier so Eichhörnchenkämpfe an, ja. Schnallst den Fettrasierklingen irgendwie an die Füße und den Schwanz kannst du bestimmt noch irgendwie mit schädlichen Substanzen als Schwamm benutzen. Genau. Killer-Eichhörnchen. Oh, top. Das sollten wir unbedingt tun. Da könnte man eigentlich schon fast aufhören, da weiß ich jetzt nicht mehr, was man draufsetzen muss, aber... Ja. Squirrel Fight. Squirrel Fight. Da muss ich mal sagen, ich hatte mal eine Ameisenfarm. Und da ist ja auch die, wie es so ist im Internet, ne? Wenn du irgendwie ein exotisches Hobby hast, dann triffst du dich mit anderen Gleichgesinnten in irgendeinem Forum. Und da gab es halt mal so ein Ameisenforum, was halt auch aus lauter Freaks besteht. Und da gab ich gucke mal, ich weiß nicht, ich glaube, der Thread existiert nicht mehr, so dass ich den nicht mehr verlinken kann oder die Bilder nicht mehr. Aber da war halt auch ein Typ, der so Kolonien, die irgendwie bei ihm im Garten oder sowas beheimatet waren, gefangen hat und in so eine Arena gesetzt hat, so die einen auf die eine Seite und die anderen auf die andere Seite und hat das Ganze so abgetrennt. Und da die im Garten sich eh die ganze Zeit immer bekriegt haben, war dann halt auch kein wirklicher Verlust dabei, die ganzen aufeinander loszulassen. Und das Ganze wäre nicht wirklich lustig gewesen, hätte dieser Typ nicht total einander Klatsche gehabt. Und er hat das Ganze in dem Forum, in dem Thread über Seiten lang aufgezogen, wie so ein bisschen so, kennst du so Spielberichte von, es gab so, früher gab es so Tabletop-Spiele, so Warhammer oder Warhammer 40.000. Ja, ja. Mit so Figürchen, ne? Und da gibt es dann auch die passenden Zeitschriften dazu, wo dann halt irgendwie Schlachten nachgestellt sind und dann mit Pfeilen die Bewegungen von den einzelnen Einheiten und sowas nachgestellt und bla bla bla, ne? Und der hat das halt exakt so gemacht, so ein bisschen auf Style noch Counter-Strike, so, die hatten so ihre Symbolchen und Fähnchen und Türmchen, ne? Und das war halt einfach total geil, wie der das über Seiten lang geschrieben hat, hier so taktische Ameisenbekämpfung, Völker untereinander. Wer hat denn gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Jahre her. Das war noch zur Zeit, bevor ich da dieses Ameisen-Wiki aufgemacht habe. Das ist gut 5 Jahre her. Treibst du das noch aktiv? Inhaltlich nicht. Also ich trage nicht wirklich was zum Inhalt bei, aber ich kümmere mich halt darum, dass die Kiste läuft und dass halt irgendwie Software drauf ist und irgendwie Updates und sowas. Also ich habe da noch so die Hand drauf und das gebe ich auch nicht raus, weil sobald ich das rausgebe, kann ich nicht mehr gewährleisten, dass das Ding offen bleibt. Ja. Das ist ameisenwiki.de, oder? Ameisenwiki.de. Ja. So in Eigenwerbung irgendwie mal größte, wenn man jetzt mal so vom Foren absieht, das größte deutsche Ameisen-Webseite. Primär so eigentlich ursprünglich gedacht, so Informationen von Haltern untereinander auszutauschen, so hier, wie mache ich es mit Füttern und bla, durch den ein oder anderen Mitarbeiter halt jetzt auch irgendwie relativ wissenschaftlich, also wir haben irgendwie einen Ex-Prof, Ameisenforscher irgendwas aus Würzburg, der jetzt halt im Ruhestand ist, weil er, ich weiß nicht wie alt ist, aber der hat halt einiges dazu beigetragen, so an Bildern und Texten und auch irgendwie Arbeiten, die der gemacht hat und dann halt frei da veröffentlichen. Das ist halt schon ganz cool. Ja. Ja, das ist gut, wenn man Leute hat, die da wirklich ernsthaft mitarbeiten, ja, und wenn es nicht nur so ein... Ja, im Endeffekt sind es 2 oder 3 Leute, wo immer mal einer geht und immer mal einer nachkommt, aber es waren nie mehr als 2, 3 Leute gleichzeitig, die sich aktiv drum gekümmert haben und der ein oder andere, der halt irgendwie mal einen Artikel schreibt. Ja. Das Ameisen-Wiki. Mit Ameisen habe ich noch nie was am Hut gehabt. Als Kind habe ich sie mal mit der Brennlupe verbrannt, aber das war mein einziger Kontakt zu Ameisen. Ich glaube, das habe ich gar nicht gemacht. Ich glaube, das habe ich immer in einem Zeichentrickfilm geguckt. Okay. Ich habe es auch nur einmal gemacht, dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen und war so traurig, dann habe ich es gelassen. Kommst du dann moralisch damit klar, wenn wir hier irgendwie die Killer-Eichhörnchen-Farm betreiben? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt erwachsen. Ich kann abgrenzen. Die sollen das selbst für sich entscheiden, ne? Genau. Wir geben ihnen nur die, wir geben nur die Möglichkeit. Wenn ich Profit daraus schlagen kann, ist mir das alles egal. Hauptsache der Cashflow stimmt. Ja, und ich glaube, du hättest doch im Internet gute Chancen damit. Ja. Ich würde es mal anklicken, ja. Wenn es bei YouTube Eichhörnchen-Fights gibt. Ich glaube, ja. Wenn es was gibt, dann mache ich es mal in die Shownotes. Das muss man aber schon noch so mit Wetten kombinieren. Also eine Webseite, die diesen YouTube-Kanal einbindet. Und dann kann man da wetten auf, keine Ahnung, Rambo-Hörnchen versus Terminator-Hörnchen, keine Ahnung. Also da muss man dann schon tippen können auf den Favoriten. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Tiere und so. Wir hatten ja damals so diverse Zeltaktionen, wo ich dabei war und wo du dabei warst. Ich weiß gar nicht, ob in dem, warst du beim Edersee dabei? Ich wollte es vorhin auch sagen, du willst auf die Waschbären hinaus. Ich will auf die Waschbären hinaus, weil die Waschbären kennt ja der ein oder andere aus dem Fernsehbericht oder aus irgendwelchen wenn er sie nicht selbst erlebt hat, Berichterstattung, hat er bestimmt schon mal gehört, dass in dem Raum Kassel beim Edersee irgendwie Waschbären sich ausgebreitet haben. Tom, sag was. Ja, stimmt. Genau, die wurden, glaube ich, irgendwie mal eingeschleppt und haben sich halt da irgendwie vermehrt, weil es halt mit natürlichen Feinden hier eher so schlecht aussieht. Und ja, das hat sich halt in dem Kreis irgendwie, ja, da hat das halt angefangen. Und wir haben dann halt mal so in dem Gebiet gezeltet. Ich glaube, ich wusste das damals auch, aber das war halt überhaupt nicht präsent. Ich glaube, hätten wir das in der Planung berücksichtigt, wäre der Ort ein anderer geworden. Weil die Viecher sind. Das war lustig. Ja, es war lustig, aber die Viecher sind schon frech, oder? Ja, klar. Ich weiß noch, wir hatten einen Tag, haben wir dieses lustige Russisch-Roulette oder so gespielt. Wir hatten diese Packung mit diesen Haribo-Kaubomben oder wie die Dinger heißen, diese großen Kauteile. Und wir hatten irgendjemand, ich glaube, du hast es sogar, Jalapenos eingeschleppt. Ja? Und dann hatten wir diese Jalapenos, oder zumindest einen, in diese Kaudinger gesteckt, haben die wieder mit den anderen vermengt, wo keine drin waren, und dann hat jeder immer im Kreis einen von diesen Dingern gegessen und irgendeiner hatte dann dieses scharfe Zeugs da drin. Und ich weiß noch, dass keiner das Ding rausgezogen hat, bis irgendwann sich das aufgelöst hatte, und dann lag diese Tüte irgendwo rum und abends ja. Und ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall hat dieser Waschbär dann in diesen Tüten da rumgefuhrwerkt und hat die auch verschleppt. Ja, ich meine, die kommen ja da ganz frecherweise an, die sind es schon gewohnt, dass da überall die Camper sind, mit ihren Zelten und Wohnwägen, und dann haben die da rumgekramt und haben da auch was mitgenommen. Ob jetzt irgendeiner von den Waschbären explodiert ist, weil er in diese Tüte gegriffen und eins gegessen hat, weiß ich nicht. Ja, aber dazu muss man ja mal sagen, die haben das Zeug nicht gerippt, sondern diese Bären kommen dir ins Zelt rein. Also wir hatten jetzt halt mal so ein großes Zelt, wo jetzt irgendwie die Tür nicht mit einem Reißverschluss zu ist. Ja, aber das war irgendwie schon immer halt Plane bis zum Boden und zu. Und dann raschelt es halt nachts in dem Zelt rum und du leuchtest mit der Taschenlampe und dir leuchten halt so Bärenaugen entgegen, wie wenn du so eine Katze mit dem Auto anstrahlst, ne? Oh, und süß. Dann hockt er halt in der Ecke und klaut dir irgendwie das Toastbrot, und wenn du das Licht anmachst, rennt er halt raus. Ja. Sehr zu empfehlen, also man sollte sich mal informieren, ob dieser Waschbär in Anführungsstrichen Plage noch so präsent ist, aber ich glaube schon, wenn man irgendwie da so mal dahin kommt, zeltet da mal. Ja. Viel mehr als die Waschbären habe ich davon jetzt auch nicht in Erinnerung, ehrlich zu sein. Nee, aber so ist es ja mit den Highlights, ne? Das verblasst alles. Wir werden alt. Ja. So, ich trinke jetzt einfach noch was, wenn wir schweigen. Hast du deinen neuen Tee bekommen? Nee, ich habe auch gerade schon überlegt, wie ich mich jetzt beschwere. Dann müsste ich ja jetzt gehen. Kannst du ruhig machen, dann machen wir hier halt eine halbe Minute Stille, ich habe da kein Problem mit. Und dann beschweren sich die Leute wieder, dass wir so inhaltslos sind. Ja, aber... Pff. Sollen sie das? Ich betreibe jetzt hier kein Fanbashing. Zuhörerbashing, Fanbashing. Zuhörerbashing. Oh, nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Nee, haben zu Recht, wenn halt kein Inhalt da ist, dann kann man das auch ruhig sagen. Ja. Ich muss sagen, irgendwie knackst du seit ein paar Minuten ein bisschen. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, aber wenn du eh aufstehen willst und dir ein Getränk holen willst, dann mach das einfach. Und dann gucke ich einfach hier jetzt mal so lange und dann kannst du versuchen, ob da irgendwie vielleicht ein Knick im Kabel ist oder sonst was. Nee, ich höre dich aber auch die ganze Zeit nur knackend. Also irgendwie ist das heute ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Skype-Scheiße. Müssen mal gucken, ob wir irgendwie eine Alternative finden. Ja, vielleicht... Mal kurz auflegen und neu verbinden, oder was meinst du? Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Und? Halbzeit, Halbstunde, neuer Connect. Ich übernehme das einfach mal, dann haben wir hier auch den Original-Sound mit drauf. Aufgelegt, da ist er weg, der Tom. Ha. Und jetzt ist er da schon. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Och, der hört sich ja fast an, als würde er neben mir sitzen. Ja, ich habe immer noch dieses komische Knacken, aber jetzt... Oh, egal, ich muss noch gerade mein Tee, damit ich wieder da. Ja. Genau. Dann hören wir. wir einfach Musik, dafür haben wir das Musikbett, weißt du, das ist alles gar kein Problem, wenn der eine mal weg muss, oder das ist ja alles hier nur für den Spaß. Und ich bezweifle ja irgendwie, dass sich das wirklich jemand anhört, obwohl, wenn man schon negatives Feedback gibt, dann muss man zumindest mal reingehört haben und dann bin ich ja zufrieden. Ansonsten kann man ja einfach mal schauen, ob so genau, wir reden mit dem Tom einfach mal. Der kommt ja schon wieder. So, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Hast du bei der Petition für die Vorratsdatenspeicherung mitgestimmt? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Dann hast du noch, brauchst du aber nicht mehr, weil da waren irgendwie 50.000 benötigt bis heute Nacht um 12 oder kurz vor 12 und die wurden erreicht. Jetzt findet irgendwie so eine Anhörung statt, wie damals, wo wegen der Zensursula-Geschichte diese Tussi da war und erzählt hat, hier, das ist ja alles böse. Ja. Und da kommt jetzt auch wieder jemand und der erzählt auch, dass das böse ist. Und da habe ich heute auf Abgeordnetenwatch. Abgeordnetenwatch kennst du, oder? Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, was es tut. Das ist so eine Webseite, da kannst du so Fragen stellen an Politiker, entweder welche aus deinem Wahlkreis oder halt Bundestagsabgeordnete. Ja. Und die können da halt antworten. Wenn sie das machen, dann ist es relativ cool. Und dann gibt es halt welche, die halt so Standard antworten, so hier wie, das mag ich nicht, schick mir doch mal eine Mail. Und halt so den öffentlichen Dialog irgendwie ein bisschen scheuen. Dann gibt es halt welche, die halt, ja, die halt ab und zu mal in die Scheiße greifen mit der Antwort. Und ich weiß nicht, wer es war und ich gucke jetzt auch nicht nach, aber ich weiß noch, dass da irgendwie, ich glaube, ein SPD-Politiker wurde gefragt, wie er zur Vorratsdatenspeicherung steht, was ja hier so für antiterroristische Zwecke eingeführt werden soll, damit jeder weiß, oder beziehungsweise die TM wissen, was jeder so mit jedem macht. Im Internet, im Bösen. Und da wurde dieser SPD-Politiker gefragt, wie er dazu steht und hat erzählt, ja, das ist ja alles voll mies und voll scheiße. Und er hätte ja ein tolles Beispiel, weil ihm wurde irgendwie ihm wurde irgendwie eine Gummimuschi nach Hause geschickt. So im Sexshop bestellt und ja, zu ihm geliefert und das fand er wohl nicht so toll und deswegen würde er gerne rauskriegen, wer das war. Und wenn es jetzt die Vorratsdatenspeicherung gäbe, dann wüsste er vielleicht, wer irgendwie Pakete außerhalb des Internets versendet hat. Und das ist ganz geil, da kannst du ab und zu mal reingucken. Und ja, da sind viele Leute, die sich gerne mal selbst ein Bein stellen. Nicht schlecht. Ja, Vorratsdatenspeicherung, die habe ich nicht abgestimmt. Ich weiß nicht, also... Bist du dafür oder dagegen? Ja, ich überlege, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich verstehe, dass sich alle Leute darüber aufregen. Oh, du knackst aber extrem gerade. Ja, ich ganz ehrlich, Christian, ich muss auch sagen, ich höre das auch und das ist total unangenehm. Ich höre die Musik total abgehackt. Ja, ich höre dich total abgehackt. Warte mal, wir machen das mal so, guck mal. Und guck mal, was jetzt passiert. Was hast du denn gemacht? Ich habe hier so einen Knopf gedrückt. Was war der Knopf? Den Geheimknopf. Knackst du noch? Ich weiß nicht, ob ich noch knacke. Ja, du knackst noch ein bisschen. Wir gucken einfach mal, ob du jetzt weiter knackst. Knacke ich noch bei dir? Ja, du knackst noch. Ach, scheiße, dann lege ich jetzt einfach nochmal auf und testen wir es einfach. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt und dann machen wir halt einfach hier, gucken wir mal. Okay. Ja. Klick, klick. Ah, das geht gar nicht so klicken. Na? Gar nicht klicken, leg du mal auf. Es knackt nicht mehr. Weiß nicht. Test, test, test. Das ist alles. Ja. So ein Teamspeak, da brauchst du immer wieder so einen Server, das ist alles. Kloppt und. Weißt du, das ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, jetzt fasert der Cast heute ein bisschen, glaube ich. Ja, das ist bestimmt, weil du hier legale Downloads machst im Hintergrund. So die ganze Zeit Linux-Distributionen runterziehen und die Leitung dicht machen. Oder ich. Nee, ich habe hier nichts an. Einzige, was bei mir nebenbei läuft, ist der Sat.1 Champions League Stream Bayern gegen. Irgendwas. Was meinst du, wenn du mal kurz beim Stream auf Stopp drücken würdest? Nur mal so testweise. Ja, du tust gerade so, als ob ich hier so eine Modemverbindung hätte. So, jetzt ist Stopp. Jetzt ist Stopp. Jetzt ist Stopp. Gucken wir mal, jetzt muss ich das natürlich erst wieder einrenken. Was ist so die esoterische Minute? Wir haben jetzt erstmal, wir haben jetzt erstmal hier Erstverschlimmerung. Jetzt knackt es wahrscheinlich ganz schlimm. Genau. Ja. Ja. Wir haben Killer-Eichhörnchen in der Leitung sitzen, die zerstückeln das alles. Boah, demnächst muss ich mich betrinken hier. Du? Ich glaube, das nächste Mal, beim nächsten Podcast betrinke ich mich live. Die anderen TM trinken ja auch alle Bier. Ich bin ja hier die Ausnahme mit meinen Energy-Drinks. Jetzt trink doch mal von deinem japanischen Fukushima Super Light oder was du da. Nee, nach der Fukushima-Anspielung von eben traue ich mich das auch wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ja eh unbegrenzt haltbar. Wenn nicht, machen wir einfach nächste Woche das Experiment. Ich stelle in den Kühlschrank, wir machen vorher ein Bild und dann überlegst du das vielleicht nochmal, ob wir das wollen. Ich weiß es nicht. Also, irgendwann muss. Ich würde es lieber heute trinken als in 3 Wochen oder so. Ah nee, wenn schon, denn schon. Ich glaube, da ist irgendwie nichts drin, was schlecht werden kann. Na gut, das hat jetzt jeder gehört, also du musst es irgendwann trinken. Ja. Tja. Ja, wenn die jetzt, das deprimiert natürlich schon. Guck mal, jetzt haben wir hier beide, wir haben ja eigentlich alles schon gemacht. Wir haben uns selbst geflattert, ne? Weil alle anderen, die tun sich ja ihr High-Audio-Equipment durch hier die Flatterklicks finanzieren. Wir haben uns, ich glaube, du hast einmal geklickt, hast du gesagt, und ich glaube, der andere Klick kam von mir. Jetzt habe ich Ja. hier extra Schrauben in die Wand gedreht. Du hast das tolle Gitarrenmikrofon zweckentfremdet und jetzt scheitert es an einem Softwareproblem. Ja, scheinbar. Ich habe keine Ahnung, was es liegt, um ehrlich zu Ich sein. sehe schon wieder, dass der Typ, der im iTunes gesagt hat, hier ein Stern scheiße, jetzt sagt hier zwei Sterne doppelt scheiße. Ja. Ja, das wäre ganz cool, weil dann hätte es sich ja nochmal angehört. Ja, passt eh nicht, die Ein-Stern-Bewertung. Obwohl das im Internet, glaube ich, normal. Du kriegst ja immer nur als Feedback den Shitstorm, oder? Was? Ja, so, wenn Feedback kommt, dann ist es erstmal irgendwie ein hoher Prozentteil negativ, weil wenn du dich aufregst, dann willst du irgendwie was rauslassen und dann Ja. frustest du in die Kommentarfelder-Funktion rein. Und wenn du es irgendwie cool findest, dann sagst du, ja, cool, weiter. Genau, ja, das ist richtig, das stimmt. Ja. Deswegen, da gibt es doch bestimmt so Berechnungsformeln, wie viele von den, ja, wie so das Verhältnis ist. Von so, einer bewertet dich scheiße und dafür hast du halt 10 Hörer. Oder auf deiner Webseite ein negatives Feedback im Kommentarfeld heißt, 300 Leute haben den Artikel gelesen. Weiß ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen. Also, aber das stimmt schon, was du sagst. Also, ich wäre auch nur, also ich gebe ja meistens auch nur Kommentare ab, wenn ich irgendwas richtig blöd finde, wenn ich irgendwas, oder wenn ich irgendwas richtig, richtig cool finde, ja, dann sage ich es auch schon mal, aber tendenziell immer dann, wenn es eher negativ ist. Meistens ist es auch so, dass wenn man einen coolen Kommentar abgibt, ist es so, dass oft schon Kommentare drüber stehen. Also meistens ist es so, dass wenn man sagt, hier, oh, ist ja voll cool, du nicht der Erste bist, der das macht. Ja. Oder beim Abkotzen ist es, glaube ich, noch härter. Also ich rotze ja auch gerne mal so in die Kommentarfeldfunktion rein. Aber so als allererster ist es dann schon noch so eine gewisse Hemmschwelle. Weiß nicht. Postest du unter deinem Namen oder anonym? Also ich mache eigentlich fast alles irgendwie so als der Witzmann. Klar, Business-Zeug nicht. Und du wirst wahrscheinlich relativ schnell den Link von, oder ja, das ist kein Problem, den Link von dem einen auf den anderen zu finden. Aber meine Strategie ist so ein bisschen irgendwie ja, so einen ganz großen Haufen zu erzeugen. Und wenn einer irgendwas wissen will, dann muss er halt in den Haufen rein. Und wenn du halt in den Haufen reingreifst, dann kann es halt auf der einen Seite sein, dass du irgendwas Interessantes, Anspruchsvolles findest. Kann aber natürlich sein, dass es auch voller Mist ist. Aber ja. Und wenn dann wirklich jemand stalken sollte, was ich nicht glaube, oder irgendwie, das ist immer so ein schlechtes Beispiel, weißt du, so die, es argumentiert ja jeder immer damit so, oh, der Personaler von da, wo du arbeitest, der guckt sich das alles an und wenn du das Facebook-Saufbild hast, dann ist nichts, ne? Ja. Ich vertrete da so einerseits die These so, ja, dann will ich da gar nicht arbeiten. Dann will ich woanders arbeiten. Weil das gehört halt irgendwie, ja, es gehört halt dazu. Klar bin ich an der Arbeit irgendwie, na, aber ich bin halt auch privat und da ist auch eine Trennung da. Aber das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun. Und wenn irgendjemanden nicht einstellt, weil der ein Partybild auf Facebook hat, dann ist das was nicht irgendwie, ja, was nicht in mein Weltbild reinpasst. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich meine, solange es nicht irgendwie überzogen ist, ich meine, wenn du jetzt irgendwie deinen nackten Hintern in die Kamera hältst und es auf Facebook einstellst oder sonst wo, dann würde ich dich auch nicht einstellen, weil das irgendwie, das ist vielleicht eine Nummer zu drüber, ja. Aber wenn, ich meine, ich habe jetzt, also ich sehe es bei mir, ich habe Da bin ich bei, relativ, aber erstmal da bin ich bei dir. ja, ich habe einen relativ spießigen Job. Ich gehe jeden Tag im Anzug mit Krawatte auf die Arbeit. Und da ist es so, ich hatte auch eine Zeit lang, man kennt ja diese professionellen So Kontaktplattformen wie Xing. Xing, genau, Xing, LinkedIn und sowas. Und ich hatte da immer so schön mein Anzugbild drin. Und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich irgendwann mal ein ganz cooles Foto geschossen, was unprofessionell ist, aber nicht drüber, also nichts Anstößiges oder irgendwas Blödes. Das ist schon albern. Das ist ganz cool geschossen und so. Und das habe ich da halt auch drin. Und man kriegt ja über diese Plattform oft irgendwie, je nachdem, in welcher Branche man arbeitet, so Stellenangebote von irgendwelchen Headhuntern. Und die Tatsache, dass ich da jetzt ein albernes Foto reingestellt habe und eben nicht dieses mit dem Anzug und der Krawatte, hat jetzt dem keinen Abbruch getan. Also ich habe sogar das Gefühl, dass die Leute sich denken, ey, der ist wenigstens ein bisschen individuell. Also ich glaube, man kann halt durchaus hergehen und kann so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit mit einbringen. Und wenn deine eigene Persönlichkeit halt ist, dass du irgendwie ein Foto da drin hast, wo du, weiß ich nicht, irgendwas machst, was halt nicht aus dem Fotostudio kommt, dann ist es durchaus was. Und die Leute wollen ja wissen, woran die sind. Ich meine, die Leute sehen jeden ihrer Bewerber in einem Anzug auf einem Foto und dann holen sie sich den ins Haus und dann viele stellen sich noch, also du bist ja, dir geht es ja darum, als jemand, der jemanden als Mitarbeiter haben möchte, wer ist dieser Mensch? Ja, wo bin ich dran, wenn ich den einstelle? Und man kriegt das über solche Dinge mit und deshalb finde ich es gar nicht mal so falsch, da ein bisschen was von sich preiszugeben, zu sagen, hey, pass mal auf, neben meiner Arbeit höre ich noch ganz gerne Rockmusik, das kannst du ruhig wissen und ich gehe auch gerne, keine Ahnung, schnorcheln und dies und jenes. Das schreibt man typischerweise ja auch in seiner Bewerbung. Aber da kann man ruhig ein bisschen was, man kann da ja auch mit spielen, wenn man weiß, dass die Leute da reingehen. Man sollte sich nicht verfälschen. Aber dann ein gewisses privates Ding preiszugeben, finde ich nicht falsch. Ne? Es macht es nur persönlicher und wie gesagt, die Leute wissen, woran sie sind, wenn sie dich einstellen. Ja, und es gibt ja auch noch durchaus Kanaltrennung, weißt du? Es ist ja nicht so, dass der Twitter-Stream gleich irgendwie nach Xing reinpurzelt. Eben. Und so hat man natürlich für diverse Kanäle diverse, ich sag jetzt nicht Hemmschwellen, sondern so Krassheitsstatus-Dinger. Also ich tue jetzt durchaus unterscheiden, was ich an Videos oder kranken Webseiten, die ich mal sehe, bei Facebook oder bei Twitter reinstelle. Bei Ja. Twitter fliegt eigentlich alles rein, was cool ist, und bei Facebook fliegt alles rein, was nicht zu extrem ist. Also da Ja, ist und bei schon Google so zum Plus? Beispiel eine Filterung. Im Google Plus bin ich ein bisschen am Abkotzen, weil irgendwie bin ich gestern darauf gekommen, dass alle meine Kontakte sich resettet haben. Ich weiß noch nicht, was da ganz dran ist. Ich muss das Ganze nochmal ein bisschen nachvollziehen, aber ich habe mich da eingeloggt und ich habe gesehen, dass ich in ganz vielen Kreisen von irgendwelchen Leuten bin, so wie die mich halt mal irgendwie hinzugefügt haben, aber mein komplettes Circle Setup ist irgendwie im Arsch. Ja. Und tja. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Ich hatte auch gleichzeitig irgendwie jetzt nochmal mein Handy abgeupdatet, so Firmware-ROM-technisch. Es sollte damit aber eigentlich nichts zu tun haben. Ansonsten muss ich da irgendwie immer so ein Global Reset fahren. Ja. Von daher. Ich glaub, du hast ein Android-Phone, oder? Hm? Du hast ein Android-Phone. Mhm. Hm. Google Plus ist mir irgendwie. Da fehlt noch so ein bisschen der integrative Client. Es gibt zwar so eine App, die ist aber noch ein bisschen zu. Ja. Zu unschön. Bei Facebook oder bei Twitter hast du halt tausende von Apps, die, wo du dir halt eine aussuchen kannst, die cool ist, hast du bei Google Plus noch nicht. Sobald da irgendwie was passiert, wird es auch wieder ein bisschen interessanter. Und wenn mein Software-Setup wieder stimmt. Ja, ich finde Google Plus halt ehrlich gesagt extrem cool. Die ist schnell, die ist einfach, die ist simpel gehalten. Im Gegensatz zur Facebook-App für Android, die finde ich extrem langsam. Ja, also die mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Alternative gibt. Aber ich habe da irgendwie nicht so meinen Spaß dran. Ich benutze die immer, um meine Nachrichten abzurufen, aber das war's dann auch wirklich. Arbeiten möchte ich mit der nicht. Das ist einfach viel zu, die reagiert viel zu langsam. Also wenn du jetzt nicht großartig auf Profilen von anderen rumsurfen willst oder die Bilder angucken willst, guck dir mal TweetDeck an. Das ist eigentlich ein Twitter-Client, aber der kann auch Facebook, wie fast alle Twitter-Clients. Und da könntest du dich mal umgucken, weil ich glaube, dass das ein oder andere dabei. Ja, das kenne ich sogar, das habe ich mal ausprobiert vor ein paar Monaten und ich habe es nicht verstanden. Ich habe das bei mir installiert, auf dem Rechner erstmal, hatte dann versucht, Facebook-Streams hinzuzufügen, es ist mir nicht gelungen. Vielleicht einfach irgendwie nochmal probieren, die basteln da auch schon fleißig rum. Also ich benutze es irgendwie schon ewig und auch auf Linux, Windows, Android, überall. Aber da gibt es bestimmt auch noch Alternativen. Müsste ich nochmal überlegen. Oder ich guck mal und schicke dir mal irgendwie was. Oder ich schreibe was ins Comment-Feld nachher, wenn mir was eingefallen ist. Ja. Wir sind ständig vom Thema ab. Es ist mir aufgefallen, wir waren erst bei Vorratsdatenspeicherung. Das ist durch das Knacken total gestört gewesen. Das Knacken ist blöd. Ich habe das zum Beispiel jetzt so, ist hier irgendwie was scheiße im Setup oder liegt es an der Software? Die ganze Zeit im Hinterkopf und deswegen leidet die Konzentration ein wenig, aber abschweifen passt. Wenn wir jetzt die ganze Zeit schweigen würden, dann aber so kommt man auf so Sachen wie das Killer-Eichhörnchen. Ja, das stimmt. Das war ein Assi-Hörnchen. Das Assi-Hörnchen. Einen kaputten Sound. Oh, soll ich dir was erzählen? Einer von den Kommentaren aus den letzten Streams war, es ist ganz nett, euch zuzuhören und dabei irgendwie so ein Spiel zu spielen. Ja? Ich habe auf diesen Link geklickt und dann kommst du zu dir, das nennt sich Gemcraft, glaube ich. Und es ist so ein typisches Tower-Defense-Game. Kennst du die, wo du nur so ein Feld hast und dann kommen von allen möglichen Richtungen kommen irgendwelche Monster oder Roboter oder was auch immer und du musst einfach so deine Towers platzieren nahe deiner Hauptbasis und müsst die aufrüsten, während die Roboter immer versuchen, deine Burg zu und die Tower schießen dann automatisch und die kannst du dann, je mehr du abschießt, desto mehr Geld oder was auch immer bekommst du und dann rüstest du die auf, während halt immer mehr kommen, bis du hoffentlich alle Waves überstanden hast und deine Burg noch lebt. Ja? Und so ein Spiel hat er gepostet und das ist total cool. Also seitdem ich das gesehen habe, nach draußen komme ich nicht mehr davon los. Diese Tower-Defense-Dinger sind ja, ich habe das Gefühl, irgendwie gerade ein bisschen am Hypen. So, das Konzept ist ja schon relativ alt oder an sich ist das Konzept jetzt nicht irgendwie irgendwas, was erst, glaube ich, im letzten Jahr entstanden ist. Ich wüsste jetzt nicht, wann das erste rausgekommen ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das schon für relativ alte Plattformen gibt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was weißt. Nee, aber ich glaube, das ist wirklich eine uralte Idee. Ich meine, das ist ja ein simples Spielprinzip, wofür du keine Bombenrechner brauchst. Also da wird es schon eine Menge von gegeben haben in der Vergangenheit. Aber dieses Craft ist total cool. Da platziert irgendwie eine Tower, dann kommen die Monster und du kannst da so Diamanten, also so Edelsteine, die verschiedene Fähigkeiten haben, auf die Tower platzieren. Und die schießen dann irgendwie ganz verschiedenes Zeug ab und dann kannst du die Edelsteine aufrüsten, hast noch ganz viele Skills und es geht halt immer weiter, es ist extrem süchtig, weil du ständig irgendeine Einstellung vornehmen kannst fürs nächste Level und es gibt extrem viele Level und das macht echt unfassbar Spaß. Es hat fast so ein bisschen was von Diablo, finde ich. Ich habe mir fürs Android sogar zwei Tower Defense, zwei Tower Defense Spiele geklickt. Ich weiß aber nicht aus dem Kopf, wie die heißen. Ich habe da jetzt auch so seit einem halben Jahr Spaß dran gefunden. Ja, aber wie gesagt, ich finde es interessant, dass es jetzt erst irgendwie so am Aufkommen ist und dass das früher nie so, ja, präsent war. Ja. Ich weiß nicht, also ich kann mich an keins erinnern. Ja, ich bin auch gerade die ganze Zeit schwer am Durchüberlegen. Nee, mir fallen jetzt nur spontan diese Scorch the Earth oder Gorillas-Spiele ein, wo du hier diese Gewinkel- und Abschussgeschwindigkeit und zerschieße Stadt. Scorched Earth, irgendwas sagt mir das, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, nee, aber Tower Defense. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an, das Flash Game. Ich habe auch drauf geklickt, weil ich zuerst gedacht habe, das wäre ein Werbekommentar. Aber da das auf so einer stinknormalen Flash-Spiele-Plattform-Seite ist, gehe ich mal davon aus, dass es nicht so ist. Und der ist auch nicht im Spam-Filter gelandet und automatisch durchgekommen. Ansonsten geht ja sehr, es geht ja tausende von irgendwie Roulette-Spam-Kommentaren so zu irgendwie Poker- oder Glücksspielseiten. Die bleiben ja glücklicherweise alle automatisch hängen. Da habe ich auch mal drauf geklickt, aber ich habe das Game nicht richtig angezockt. Ich habe nur geguckt und da sah das aus wie dieses Juwel, Jewels oder Gem irgendwas, wo halt auch bei Facebook mal so ein Game-Hype war, wo ja so ein bisschen Tetris mit Edelsteinen, drei Stück wegsammeln, Bonus, irgendwas. Aber wenn das ein Tower Ja. Defense-Ding ist, gucke ich mir das auch auf jeden Fall nochmal an. Ja, macht Spaß, das ist wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir eiern gerade, weil wir beide wegen dem Sounddingens angepisst sind, ein bisschen rum. Wir haben aber die Stunde fast voll, von daher würde ich einfach sagen, wir versuchen es nächste Woche nochmal mit einem ordentlichen Skype oder ich bekomme irgendwie einen Geistesblitz, was man noch so an Audio-Dingens machen kann. Gibt Ich da ja. habe ein bisschen das Gefühl, es geht ja in meiner Rechnung, ehrlich zu sein. Ich weiß zwar nicht warum. Nee, das glaube ich nicht, weil wir hatten das die letzten Male immer perfekt. Mit dir war der Sound eh am besten, weil du keine, ja, du hattest das, nee, du hattest den Kopfhörer gar nicht dran, bei dir war das alles onboard im Dingens. Das kann nicht mit dem Rechner zusammenhängen, das muss an der Leitung hängen. Ich habe das ja nicht nur mit dir, ich hatte das, als ich hier mit den geil ablabern Jungs connected war, auch das ein oder andere Mal. Es gibt halt irgendwie so einen Tag, wo es scheiße ist oder wo vielleicht die eigene Internetverbindung ein bisschen Rotz ist. Macht nichts. Können wir nicht ändern. Aber ich habe trotzdem einen Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Hoffentlich die Zuhörer auch. Genau. Ja, wie gesagt. Hinterlasst einfach einen negativen Comment und dann wissen wir, dass es x Leute gibt, die es dafür cool fanden. Und ja, der Sound ist doppelt so scheiße wie das letzte Mal, aber passt schon. Alles nichts in unserer Macht. Schönen Abend noch. Genau. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.